Wir marschierten nun den Weg, den wir gekommen waren, wieder zurück, um zu unserem Quartier zu gelangen. Und da musste nun allerdings endlich Front gemacht werden. Nachdem man durch Schreien und beleidigende Zurufe die Hundertschaften nicht aus der Ruhe hatte bringen können, griffen die Vertreter des wahren Sozialismus der Gleichheit und Brüderlichkeit zu Steinen. Damit war unsere Geduld zu Ende. Und so hagelte es 10 Minuten lang links und rechts vernichtend nieder und eine Viertelstunde später war nichts Rotes mehr auf den Straßen zu sehen. Nachts kam es noch zu schweren Ausschreitungen. Patrouillen der SA hatten Nationalsozialisten, die einzeln überfallen worden waren, in grässlichem Zustande aufgefunden. Daraufhin wurde mit den Gegnern kurzer Prozess gemacht. Schon am nächsten Morgen war der rote Terror, unter dem Coburg schon seit Jahren gelitten hatte, niedergebrochen. Mit echt marxistisch-jüdischer Verlogenheit versuchte man nun, durch Handzettel die Genossen und Genossinnen des internationalen Proletariats noch einmal auf die Straße zu hetzen, indem man unter vollständiger Verdrehung der Tatsachen behauptete, dass unsere Mordbanden den Ausrottungskrieg gegen friedliche Arbeiter in Coburg begonnen hätten. Um 13:30 Uhr sollte die große Volksdemonstration, zu der man Zehntausende von Arbeitern aus der ganzen Umgebung erhoffte, stattfinden. Ich ließ deshalb fest entschlossen, den roten Terror endgültig zu erledigen, um 12 Uhr die SA antreten, die unterdessen auf fast 1.500 Mann angeschwollen war, und setzte mich mit ihr in Marsch zur Feste Coburg über den großen Platz, auf dem die rote Demonstration stattfinden sollte. Ich wollte sehen, ob sie es noch einmal wagen würden, uns zu belästigen. Als wir den Platz betraten, waren anstatt der angekündigten 10.000 nur wenige 100 anwesend, die bei unserem Nahen sich im Allgemeinen still verhielten, teilweise ausrissen. Nur an einigen Stellen versuchten rote Trips, die unterdessen von außen gekommen waren und uns noch nicht kannten, uns wieder anzustänkern. Aber im Handumdrehen wurde ihnen gründlich die Lust dazu genommen. Und nun konnte man sehen, wie die bisher ängstlichen, eingeschüchterte Bevölkerung langsam aufwachte, Mut bekam, durch Zurufe uns zu begrüßen wagte und abends bei unserem Abzug an vielen Stellen in spontanen Jubel ausbrach. Plötzlich erklärte uns am Bahnhof das Eisenbahnpersonal, dass der Zug nicht fahren würde. Ich ließ daraufhin einigen Redelsführern mitteilen, dass ich in diesem Falle zusammenzufangen gedächte, was mir an roten Bonzen in die Hände fiele, und dass wir dann eben selbst fahren würden, allerdings auf Lokomotive und Tender und in jedem Wagen ein paar Dutzend von Brüdern der internationalen Solidarität mitzunehmen vorhätten. Ich versäumte auch nicht, die Herren aufmerksam zu machen, dass die Fahrt mit unseren eigenen Kräften selbstverständlich ein unendlich riskantes Unternehmen sein würde und es nicht ausgeschlossen wäre, dass wir uns alle zusammen Genick und Knochen brächen. Freuen würde uns aber dann wenigstens nicht allein, sondern in Gleichheit und Brüderlichkeit mit den roten Herrschaften ins Jenseits zu wandern. Daraufhin fuhr der Zug sehr pünktlich ab und wir kamen am nächsten Morgen wieder heil in München an. In Coburg wurde damit zum ersten Male seit dem Jahre 1914 die Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetze wiederhergestellt. Denn wenn heute irgendein gimpelhafter höherer Beamter sich zu der Behauptung versteigt, dass der Staat das Leben seiner Bürger beschütze, dann traf dies für damals jedenfalls nicht zu. Denn die Bürger mussten sich in jener Zeit vor den Repräsentanten des heutigen Staates verteidigen. Die Bedeutung dieses Tages konnte in seinen Folgen zunächst gar nicht voll eingeschätzt werden. Nicht nur, dass die sieghafte SA in ihrem Selbstvertrauen und im Glauben an die Richtigkeit ihrer Führung außerordentlich gehoben wurde, begann auch die Umwelt sich mit uns eingehender zu beschäftigen und viele erkannten zum ersten Male in der nationalsozialistischen Bewegung die Institution, die aller Wahrscheinlichkeit nach dereinst berufen sein würde, dem marxistischen Wahnsinn ein entsprechendes Ende zu bereiten. Nur die Demokratie stöhnte, dass man es wagen konnte, sich nicht friedlich den Schädel einschlagen zu lassen, sondern dass wir uns in einer demokratischen Republik unterstanden hatten, einem brutalen Angriff mit Fäusten und Stöcken statt mit pazifistischen Gesängen entgegenzutreten. Die bürgerliche Presse im Allgemeinen war teils jämmerlich, teils gemein wie immer. Nur wenige aufrichtige Zeitungen begrüßten es, dass man wenigstens an einer Stelle den marxistischen Wegelagerern endlich das Handwerk gelegt hatte. In Coburg selbst hatte man immerhin einen Teil der marxistischen Arbeiterschaft, der übrigens selbst nur als verführt angesehen werden musste, durch die Fäuste nationalsozialistischer Arbeiter belehrt, einsehen gelernt, dass auch diese Arbeiter für Ideale kämpften, dass man sich erfahrungsgemäß nur für etwas, an das man glaubt und das man liebt, auch schlägt. Den größten Nutzen hatte allerdings die SA selbst. Sie wuchs nun sehr schnell an, sodass beim Parteitag am 27. Januar 1923 bereits gegen 6000 Mann an der Fahnenweihe teilnehmen konnten und dabei die ersten Hundertschaften in ihre neue Tracht vollkommen eingekleidet waren. Die Erfahrung in Coburg hatte eben gezeigt, wie notwendig es ist, und zwar nicht nur, um den Chorgeist zu stärken, sondern auch, um Verwechslungen zu vermeiden und dem gegenseitigen Nichterkennen vorzubeugen, eine einheitliche Bekleidung der SA einzuführen. Bis dahin trug sie nur die Armbinde und nun kam die Windjacke und die bekannte Mütze dazu. Die Erfahrungen von Coburg hatten aber noch weiter die Bedeutung, dass wir nun daran gingen, planmäßig in allen Orten, in denen der rote Terror seit vielen Jahren jede Versammlung Andersdenkender verhindert hatte, diesen zu brechen und die Versammlungsfreiheit herzustellen. Ab jetzt wurden immer wieder nationalsozialistische Bataillone in solchen Orten zusammengezogen und allmählich fiel in Bayern eine rote Hochburg nach der anderen der nationalsozialistischen Propaganda zum Opfer. Die SA hatte sich immer mehr in ihre Aufgabe hineingewachsen und sie war damit von dem Charakter einer sinnlosen und lebensunwichtigen Wehrbewegung immer weiter weggerückt und zu einer lebendigen Kampforganisation für die Errichtung eines neuen deutschen Staates emporgestiegen. Bis zum März 1923 währte diese logische Entwicklung. Dann trat ein Ereignis ein, das mich zwang, die Bewegung aus ihrer bisherigen Bahn zu nehmen und einer Umgestaltung zuzuführen. Drittens, die in den ersten Monaten des Jahres 1923 erfolgte Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen hatte in der Folgezeit eine große Bedeutung für die Entwicklung der SA. Es ist auch heute noch nicht möglich und besonders aus nationalem Interesse nicht zweckmäßig, in aller Öffentlichkeit darüber zu reden oder zu schreiben. Ich kann mich nur so weit äußern, als in öffentlichen Verhandlungen dieses Thema schon berührt und in der Öffentlichkeit dadurch zur Kenntnis gebracht worden ist. Die Besetzung des Ruhrgebietes, die uns nicht überraschend kam, ließ die begründete Hoffnung erstehen, dass nunmehr endgültig mit der feigen Politik des Zurückweichens gebrochen und damit den Wehrverbänden eine ganz bestimmte Aufgabe zufallen würde. Auch die SA, die damals schon viele tausende junger, kraftvoller Männer umfasste, durfte dann diesem nationalen Dienst nicht entzogen werden. Im Frühjahr und im Hochsommer des Jahres 1923 erfolgte ihre Umstellung zu einer militärischen Kampforganisation. Ihr war zum größten Teil die spätere Entwicklung des Jahres 1923 zuzuschreiben, soweit sie unsere Bewegung betraf. Da ich an anderer Stelle in großen Zügen die Entwicklung des Jahres 1923 behandle, will ich hier nur feststellen, dass die Umgestaltung der damaligen SA, wenn die Voraussetzungen, die zu ihrer Umgestaltung geführt hatten, also die Aufnahme des aktiven Widerstandes gegen Frankreich, nicht zutrafen, vom Gesichtspunkt der Bewegung aus eine schädliche war. Der Abschluss des Jahres 1923 war, so entsetzlich er im ersten Augenblick erscheinen mag, doch von einer höheren Warte aus betrachtet insofern ein nahezu notwendiger, als er die durch die Haltung der deutschen Reichsregierung gegenstandslos gemachte, für die Bewegung aber nun schädliche Umstellung der SA mit einem Schlage beendete und damit die Möglichkeit schuf, eines Tages wieder dort aufzubauen, wo man einst den richtigen Weg verlassen hatte. Die im Jahre 1925 neu gegründete NSDAP hatte ihre SA nun wieder nach den eingangs erwähnten Grundsätzen aufzustellen, auszubilden und zu organisieren. Sie muss damit wieder zurückkehren zu den ursprünglich gesunden Anschauungen und hat es nun wieder als ihre höchste Aufgabe anzusehen, in ihrer SA ein Instrument zur Vertretung und Stärkung des Weltanschauungskampfes der Bewegung zu schaffen. Sie darf weder dulden, dass die SA zu einer Art Wehrverband noch zu einer Geheimorganisation herabsinkt. Sie muss sich vielmehr bemühen, in ihrer 100.000-Mann-Garde der nationalsozialistischen und damit zutiefst völkischen Idee heranzubilden.